Ich meine jetzt von diesem Başlıyor. Mach noch links. Jetzt habe ich endlich einen Grund. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فوزا فازا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار. ich weiß nicht, ob wir das angekündigt haben oder nicht, aber wir machen jetzt mit... Doch, wir haben das angekündigt. Wir machen mit Al-Bidaya wa Nihaya weiter und den Aqida-Unterricht, den werden wir ins Internet verschieben. Darüber werden wir euch noch informieren, wann der erste Unterricht anfängt, weil ich kriege einen neuen PC, weil mein PC ist total hinüber und der macht nichts mehr. Das würde nur Probleme geben. Aber sobald das alles in Ordnung ist, werden wir dort sofort Bescheid geben. Das wird nicht lange dauern. Also wir werden das jetzt nicht lange verschieben. Und wer Interesse hat, kann den Aqida-Unterricht weiter im Internet verfolgen. Warum wir den Wechsel gemacht haben, ist nicht, weil wir jetzt sagen, ach, das andere ist uninteressant. Und weil es unwichtig ist, ganz im Gegenteil, es ist viel wichtiger als die Sachen, die wir jetzt besprechen. Und eine der wichtigsten Sachen, und das ist, gehört zu den Fundamenten des Islam, was jeder Muslim wissen muss. Aber warum wir es machen, ist, weil viele von uns, die hier anwesend sind, ich sag mal, die regelmäßig auch kommen, weil es gibt leider Gottes immer wieder Leute, die kommen nicht. Und dieser Kern, sag ich mal, der wirklich regelmäßig kommt, der hat diese Sachen sehr oft schon gemacht. Und es geht nicht darum, einfach immer was Neues zu lernen, darum geht es nicht, weil der Islam ist von dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam an uns überliefert worden. Und es gibt Koran und Sunna und es gibt nicht neue Sachen zu überliefern. Die meisten Sachen, die wir immer wieder hören, ist bekannt. Aber die Erinnerung, wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, nützt den Gläubigen. Es geht nicht darum, was Neues zu lernen. Es geht darum, einfach eine weitere Säule zu lernen, was auch zu Aqida gehört und Überlieferung, die auch uns in Iman stärken und all diese Sachen. Das Buch, was wir sporadisch durchgehen werden, das heißt, wir werden das nicht komplett natürlich durchgehen, weil es ein extrem umfangreiches Werk ist. Es hat extrem viele Bände, ich weiß nicht wie viele, aber es hat sehr viele Bände, ich glaube noch mehr. Ich glaube, die 14 beziehen sich nur auf die letzte Sache. Allahu alim, vielleicht hat es auch 14. Es hat sehr viele Bände auf jeden Fall und es ist bekannt, weil es spricht vom Anfang. Das heißt, übersetzt auf im Englischen wird es mit das Buch, was vom Ende handelt. Aber das spricht von der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Also alle Ahadith sind gesammelt von der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam bis die ganzen Fitan, die ganzen Zwietracht, Uneinigkeiten, die unter den Muslimen aufkommen, bis über Mahdi, Dajjal und so weiter. Und das ist auch sehr wichtig zu lernen. Ja, wenn ihr euch mit dem Islam beschäftigt, ist es wichtig, dass ihr gewisse Themengebiete abdeckt und diese immer wieder wiederholt, diese Themengebiete. Das ist natürlich Koran, das ist Hadith, ja, das ist ganz wichtig. Tafsir, das gehört auch zum Koran. Sira, das heißt Biografien der Sahaba, des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass man immer sich Vorbild auch nimmt und guckt, wie die waren. Und das ist sehr wichtig, dieses Themengebiet. Und das werden wir hiermit teilweise abdecken. Auch wenn wir nicht direkt über eine Biografie von einer Person sprechen. Aber das zählt auch zu Sira. Das zählt auch zu Sira. Und es ist wichtig, diese Sachen immer wieder durchzugehen. immer wieder, weil das sind die Sachen, die Iman stärken, mit denen, damit man sich auch mit denen befasst, was einem wichtig ist, der Prophet ﷺ, die Sahaba und so weiter. Warum ist es wichtig, dieses Buch durchzugehen? Oder was für Nutzen haben wir von diesem Buch erst einmal? Erstens, es ist wichtig, weil es auch ein Teil der Aqida ist. Dieses Buch spricht auch über Aqida. Ja? Nämlich über die fünfte Säule. Die fünfte Säule der Aqida ist der Glaube an den Tag des Gerichts. Und die Unterkategorien davon sind, nicht alle jetzt aufgezählt, aber die wichtigsten oder die wichtigen davon sind der Glaube an das Grab, an die Bestrafung im Grab, ja, Belohnung oder Bestrafung im Grab, der Glaube an Mehdi, ja, der Glaube an Dajjal, der Glaube an Jannah, Jahannam, an den Tag des Gerichts an sich, wie es ablaufen wird. Das ist auch, wir machen jetzt auch Akida so gesehen, nur aus einer anderen Perspektive. Zweitens, es ist eine Stärkung des Iman. Es ist eine Stärkung des Iman und das wird vielleicht die Leute dazu bewegen, die vielleicht hier hinkommen und Akida-Unterricht Usul al-Salasa gehört haben und Akida Turwasitia, für die es vielleicht ein bisschen langweilig war, dass die so einen Imanschub vielleicht kriegen, dass die sagen, ey, ich muss diese anderen Sachen jetzt auch auf jeden Fall lernen, das ist wichtig. Das war eigentlich der Sinn hinter uns, warum wir gesagt haben, wir werden diesen Unterricht machen. Weil diejenigen, die Interesse daran haben, an Akida-Unterricht, die werden ins Internet kommen. Und ja, dass man sich halt an den Tod erinnert, weil wir werden über den Tod sprechen. Inshallah bi'idhnillah ta'ala, wir werden über den Tod sprechen. Und wir werden über all diese wichtigen Dinge sprechen. Drittens, wir lernen, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte. Und nicht nur, was er sagte, sehen wir jetzt in den Ahadith, wir werden auch sehen, dass er wahrhaftig in seiner Aussage ist. Weil wir sehen werden, viele von den Hadith, die er überliefert hat, dass sie schon eingetroffen sind. Oder dass sie schon vor uns eingetroffen sind. Das heißt, wir, ja, die die Geschichte in Büchern nachlesen können, können sehen, der Prophet hatte recht, was er sagte. Und das stärkt uns auch wieder in Iman. Das stärkt uns wieder, dass wir sagen, guck mal, unser Prophet hat Dinge vorhergesagt, lass mal Nostradamus an die Seite, lass mal, keine Ahnung, Wahrsager an die Seite. Unser Prophet hat Dinge gesagt, die genau so eingetroffen sind. Und nicht wenige Dinge, Hunderte, vielleicht Tausende. Allahu alam. Und deswegen ist dieses Buch eine Art und Weise, dass wir Aqida, das heißt die fundamentalen Glaubensinhalte des Islams, auf eine andere Art und Weise lernen. Was wir machen, ist nur ein Auszug aus dem Buch. Ich weiß nicht, wie lange es dauern wird, weil das Buch ist sehr umfangreich. Den Teil, den ich habe 700 Seiten von dem Buch und das ist nur ein ganz kleiner Teil davon. Auf Englisch, ja. Mehr habe ich nicht. Das Buch ist von Ibn Kathir, rahimahullah. Und Ibn Kathir ist einer der berühmten Schüler von Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Er hat etliche Werke geschrieben und wir wissen auch, eines seiner bekanntesten Werke ist das Tafsir-Werk. Ja? Das heißt Tafsir al-Quran al-Azim, aber bekannt unter Tafsir Ibn Kathir. Bekannt ist es auf der ganzen Welt unter Tafsir Ibn Kathir. Und er hat auch viele Sira-Bücher geschrieben, viel über den Propheten sallallahu alaihi wasallam geschrieben und viel auch über die Sahaba. Möge Allah mit ihm zufrieden sein und von ihm annehmen. Nun kommen wir direkt, wir gehen direkt in das Buch rein und ich habe natürlich nicht jede Überschrift, ich werde nicht auf jede Überschrift eingehen, auf die Imam Ibn Kathir rahimahullah eingegangen ist, weil das den Rahmen sprengen würde. Aber ich habe jetzt nicht so ausgewählt, dass ich sage, das ist interessant, das nehme ich, das ist uninteressant, alles ist interessant, sondern ich habe so ausgewählt, dass ich hatte kein richtiges Kriterium, wie ich ausgewählt habe, aber ich habe halt geguckt, was ist leicht hier zu erklären und was wird nicht in Diskussion führen und so, ja? Kommen wir zu den Ereignissen, die kurz nach dem Prophet sallallahu alaihi wasallam geschehen sind, nach seinem Leben. Die kurz nach seinem Leben passiert sind. Einmal kam eine Frau zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, um ihn etwas zu fragen. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte zu ihr, Also sie kam zu ihm und er sagte zu ihr, komm morgen wieder. Und sie sagte, was, wenn ich dich morgen nicht vorfinde? Und sie deutete damit, als ob sie damit auf seinen Tod hindeuten will. Also sie meinte damit, was, wenn du stirbst? Was, wenn du morgen tot bist? Was soll ich dann machen? So sagte er, dann geh zu Abu Bakr, radiallahu anhu. Und dieser Hadith ist bei Bukhari. Was ist hiermit gemeint? Die ganze Menschheit, ja, die ganze Menschheit versteht, was hier gemeint ist. Außer die Rafida, die Schia. Die verstehen nicht, was hier gemeint ist. Weil sie Krankheit in ihrem Herzen haben. Damit ist gemeint, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagen wollte, mein Vertreter ist Abu Bakr. Was heißt das, wenn er sagt, geh zu Abu Bakr? Warum sagt er nicht, geh zu Omar, geh zu Ali, geh zu dem, geh zu dem? Er sagt, nein, geh zu Abu Bakr. Das bedeutet, wenn ich nicht da bin, den ihr fragen sollt, ist Abu Bakr. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam wollte sogar einmal eine Deklaration, sowas wie eine Erklärung schreiben, indem er halt festlegen wollte, dass sein Nachfolger Abu Bakr ist. Aber er ist davon zurückgetreten, weil er wusste, dass die Gefährten alle zusammen Abu Bakr auswählen werden. Er wusste es. Außerdem ist in Sahih Muslim überliefert, dass er sallallahu alaihi wasallam sagte, Allah und die Gläubigen lehnen es ab, einen anderen als Abu Bakr zu haben. Das ist ganz klar auf der Hand. Diese Hadithe liegen auf der Hand. Das bedeutet, der Nachfolger nach dem Propheten sallallahu alaihi wasallam sollte Abu Bakr sein. Und so ist es auch gekommen. Und wir finden sogar in Ahmed, Ibn Majah und Tirmizi, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, und mit den beiden, die nach mir kommen, Abu Bakr und Omar. Ja, dass er das sagte. Und diese Aussage zeigt uns, dass der Prophet wahrhaftig ist. Denn nach ihm kamen Abu Bakr und dann Omar. Aber die verrückten Schia, die lehnen das natürlich ab. Warum? Weil sie verrückt sind. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte voraus, dass die Muslime Ägypten erobern werden. Ja, er sagte, die Muslime werden Ägypten erobern. Wie? Ibn Kab, radiallahu anhu, überliefert von seinem Vater, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn ihr Ägypten erobert, dann behandelt ihre Einwohner auf eine gute Art. Das ist in Malik. Ja? Eine andere Überlieferung besagt, behandelt ihre Einwohner auf eine gute Art, denn sie haben das Recht auf Sicherheit und sie sind Verwandte. Warum? Weil Hajar, die Mutter von Ismail a.s., war eine Ägypterin. Ja? Abu Dar, radiallahu anhu, sagte, dass der Prophet sagte, wahrlich, ihr werdet ein Land erobern, in welchem Al-Qirat erwähnt wird. Behandelt ihre Einwohner gut, denn sie haben das Recht auf Sicherheit und sie sind Verwandte. Al-Qirat ist ein Teil von einem Dinar oder einem Dirham. Und Al-Qirat, damit haben die Ägypter Transaktionen, also Handel, durchgeführt. Das zeigt, dass er diese Sachen, dass er Ägypten, er hat es auch namentlich gesagt und er hat auch gesagt, dort werden sie über Al-Qirat reden und solche Sachen. Und wir wissen heute, und es ist in den Geschichtsbüchern bekannt, in den westlichen und in den islamischen, dass Amr ibn al-As, radiallahu anhu, führte die islamische Armee an und diese eroberte Ägypten. Das war in dem Jahr 20 nach Hijra, in dem Kalifat von Omar, radiallahu anhu. Das zeigt, erstens, dass der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, wahrhaftig ist. Weil, hätte er das gesagt und sie hätten es nicht erobert, so könnten heute alle Orientalisten und alle Kuffar sagen, guck mal, euer Prophet hat das gesagt, davon ist nichts passiert. Aber jede Aussage, die er gemacht hat, jede kleine Kleinigkeit, und wir werden dazu mit Nila kommen, alles ist eingetroffen. Alle Dinge sind eingetroffen. Der Prophet sagte den Untergang Byzanz, voraus und oder das Römische Reich, wenn man so will. Und er sagte, alaikum salam. Und er sagte den Untergang der Perser voraus. Wer waren überhaupt in der Zeit unseres Propheten, sallallahu alaihi wasallam, wer waren überhaupt die Römer und die Perser? Weil wir können nicht sagen, oder es ist schwer, zum Beispiel, es gibt auch ein Hadith, wo der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, sagte, die Muslime werden gegen die Türken kämpfen. Aber mit Türken sind Tataren gemeint und deren Nachkommen. Damit ist nicht die heutige Türkei gemeint. Ja? Jetzt muss man gucken, wer sind die Römer und wer sind die Perser? Wer ist damit gemeint? Wir werden dazu kommen, aber erst einmal muss man sich vorstellen, dass in der Zeit unseres Propheten, das Byzantinische Reich, die Römer und die Perser, das waren zwei Supermächte. Das waren richtige Supermächte. Vergleichbar wie nach dem Zweiten Weltkrieg, weil Russland hat die Stärke nicht mehr, nach dem Kalten Krieg hat sie die Stärke verloren, aber nach dem Zweiten Weltkrieg, bis wo die DDR, die Mauer, als in der DDR die Mauer fiel, in dieser Zeit war Russland und Amerika waren die einzigen Supermächte auf der Welt. Es gab kein China, es gab kein Iran, kein Indien, es gab nur Russland und Amerika. Und wenn einer gesagt hätte, pass mal auf, in 10 Jahren, 20 Jahren sind die weg, dann hätten die gesagt, hier, du hast einen Vogel. Das waren Atommächte, Supermächte, alles Mögliche. Keine Schulden, nur Blütezeit und nur Gas. Und der Prophet, auf jeden Fall der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, sagte in den Sahihain, das heißt in den beiden Sahih-Werken, in Bukhari und Muslim, wenn Caesar zerstört ist, wird es keinen Caesar mehr nach ihm geben. Und wenn Kisra zerstört ist, wird es keinen Kisra mehr nach ihm geben. Und bei dem, in dessen Hand meine Seele ist, ihr werdet ihre Schätze auf Allahs Weg ausgeben. Caesar und Kisra sind Titel. Ja? Caesar im Arabischen war das derjenige, der über Rom, Scham, Syrien und Umgebung und über die arabische Halbinsel herrschte. Sein Name zu dieser Zeit, sein richtiger Name war Heraklius. Ja? Kisra ist der Titel des Eroberers oder des Herrschers von Persien. Oder des Kaisers von Persien. Auf jeden Fall erfüllte sich die Prophezeiung von dem Propheten sallallahu alaihi wasallam während des Kalifat von Abu Bakr und Omar und Uthman radiallahu anhuma. Caesar verlor die Kontrolle über Scham, das heißt über Syrien und über die umliegenden Regionen und über die arabische Halbinsel. Seine Herrschaft war dann nur noch bezogen auf Rom. Und dieser Hadith war eine frohe Botschaft für die Leute aus Scham, weil er hat ihnen versprochen, nie wieder unter der Regierung von den Römern zu sein. Dieser Hadith ist ein Versprechen. Bis zum Tag des Gerichts. Was Kisra angeht, so hat er fast alles während Omars Kalifat verloren. Und bei dem Kalifat von Uthman hat er alles verloren von seiner Herrschaft. Eine Überlieferung besagt, dass das im Jahre 32 nach Hijra war, wo er halt alles verlor. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam Kisra zum Islam einlud, indem er ihm einen Brief geschrieben hat, ja, er hat ja einen Boten geschickt und ihn dort mit diesem Brief zum Islam eingeladen. Was hat Kisra gemacht? Er hat den Brief genommen und ihn in Stücke zerrissen. Ja, der persische Kaiser, der Kisra, der hat den Brief genommen und ihn in Stücke zerrissen. Was hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam danach gemacht? Der Prophet hat Dua zu Allah gemacht und hat gesagt, möge Allah auch sein Reich so in Stücke zerreißen. Und genau das ist passiert. Das ist in Stücke gefallen, bis es ganz weg war. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam berichtete, dass nach Omar radiallahu anhu eine Fitna kommt und dass er, Omar, ein Märtyrer wird. Uthman ibn Maz'un radiallahu anhu sagte, ich hörte den Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam bezüglich Omar sagen, das ist der Bolzen der Zwietracht. Es wird nicht aufhören, zwischen euch und der Fitna eine stark verschlossene Tür zu sein, solange dieser Mann unter euch ist. Das heißt, er hat gesagt, solange Omar da ist, das ist der Bolzen. Das ist die Tür zwischen Fitna und auf der Seite keine Fitna. Das heißt, solange Omar da ist, gibt es keine Fitna. Abu Dharr radiallahu anhu sagte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, keine Fitna kann euch erreichen, solange dieser Mann unter euch ist. Und er zeigte dabei auf Omar. Und in anderen Hadith sagte er auch, dass er als ein Märtyrer sterben wird. Wie zum Beispiel in dem Hadith von Abdullah ibn Amr ibn al-As radiallahu anhu, der sagte, ich hörte den Propheten sallallahu alaihi wasallam sagen, es werden 12 Kalifen unter euch sein. Abu Bakr as-Siddiq wird nicht lange nach mir verweilen. Während der Meister der Araber ein tadelloses Leben führen wird und als Märtyrer sterben wird. Einer fragte, wer ist es, O Gesandter Allahs? Er antwortete, Omar ibn al-Khattab. Dann drehte er sich zu Uthman und sagte, was dich angeht, sie werden dich fragen, ein Hemd abzuwerfen oder auszuziehen, womit Allah dich bekleidete. Bei dem, der mich mit der Wahrheit entsandte, wahrlich, wenn du es abwirfst, wirst du nicht das Paradies betreten, bis das Kamel durch ein Nadelöhr geht. Und das Hemd, was er meinte, ist das Kalifat. Ja, sie haben ihn ja, sie wollten, dass er das ablegt. Aber er hat es nicht abgelegt. Uthman. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, dass Uthman radiallahu anhu eine Fitna erleben wird, bevor er als Märtyrer stirbt. Erstmal der Hadith von vorhin zeigt schon, dass er eine Fitna erleben wird. Ja? Aber wir wollen noch einen anderen Hadith erwähnen. Anas radiallahu anhu berichtete, die Delegation von Banu al-Mustalaq beauftragte mich, den Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam zu fragen, wenn wir nächstes Jahr kommen und dich nicht finden, wem sollen wir die Zakat überweisen? Ich vermittelte ihm, also dem Gesandten, die Frage und er sagte, überweist es an Abu Bakr. Ich erzählte ihnen seine Antwort, aber sie sagten, was, wenn wir Abu Bakr nicht finden? Ich vermittelte ihm die Frage und er sagte, überweist es an Omar. Sie fragten wieder, was, wenn wir Omar nicht finden? So sagte er, überweist es an Uthman und mögen sie untergehen an den Tag, wo sie Uthman töten. Er hat es schon vorausgesagt, dass sie ihn töten werden. Sahl radiallahu anhu sagte, der Berg von Uhud bebte, als der Gesandte Allahs, Abu Bakr, Omar und Uthman auf ihm waren. Worauf der Gesandte Allahs sagte, sei fest Uhud, das heißt bebe nicht, ja? Sei fest Uhud. Kein anderer ist auf dir als ein Prophet, ein Siddiq und 2 Märtyrer. Danach wurden Omar und Uthman getötet und Abu Bakr starb den normalen Tod, wie wir wissen. Im gleichen Alter von dem Propheten, mit 63 Jahren. Der Prophet sagte das 30-jährige Kalifat voraus. Er sagt, es wird nach ihm 30 Jahre Kalifat geben. In einem Hadith bei Ahmed, Abu Dawud, An-Nasa'i und At-Tirmizi sagte der Prophet, das Khilafa nach mir wird 30 Jahre andauern. Dann wird es Königreiche geben. Also er sagte, Khilafa nach mir wird 30 Jahre andauern. Danach gibt es Königreiche. Und wir wissen, dass das Kalifat nach dem Propheten sallallahu alaihi wasallam 30 Jahre andauerte. Abu Bakr 2 Jahre. Omar radiallahu anhu 10. Uthman 12. Ali ibn Abi Talib 5. Und Hassan radiallahu anhu, der Sohn von Ali, 6 Monate. Und das waren genau die 30 Jahre. Das sind genau die 30 Jahre, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam meinte. Danach trat Al-Hasan ibn Ali radiallahu anhu zurück und erlaubte Muawiyah ibn Abi Sufyan Kalif zu geben. Und dieses Jahr wurde genannt das Jahr der Zusammenkunft, weil die Leute wieder sich vereint haben. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam informierte uns, dass es 12 Kalifen von den Quraysh geben wird, die über diese Umma regieren werden. In den Sahihain wird überliefert von Jabir ibn Samara radiallahu anhu, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, es wird 12 Kalifen geben, die alle von den Quraysh sein werden. In einer anderen Überlieferung, auch von Jabir ibn Samara, sagte er, ich hörte den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam sagen, die Angelegenheit dieser Umma wird so lange aufrecht sein und sie werden nicht aufhören, siegreich über ihre Feinde zu sein, bis sie durch 12 Kalifen durchgeht. Das heißt, die Angelegenheit dieser Umma, bis sie durch 12 Kalifen durchgeht. Alle von ihnen werden von Quraysh sein. Die Gefährten fragten, was wird dann passieren? Er sagte, also Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dann wird da Faraj sein. Damit sind Löcher und Lücken gemeint, die der Faktor, das heißt der Auslöser dafür sind, dass es Spaltung und Schwäche in den Reihen und in den Seelen geben wird. Aber, Vorsicht, es sind nicht die 12 Imame der Rafida gemeint, der Schia, die auch noch falscherweise behaupten, dass diese unfehlbar sind. Ja? Und sogar die meisten von den 12, die sie erwähnen, hatten niemals eine Position über die Muslime. Noch nicht einmal über eine kleine Region oder über ein kleines Territorium in einem islamischen Land. Die hatten noch nie eine Position. Unter den 12, die Rafida erwähnen, war nur Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, und sein Sohn, Al-Hassan ibn Ali, radiallahu anhu, die über die Muslime geherrscht haben. Sonst keiner. Und die 12 bedeutet nicht, dass es die Reihenfolge sein muss, die sofort die Herrschaft bekommen haben. Also das bedeutet, der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist gestorben und die 12, die nach ihm kamen, sind nicht die 12, die er meinte. Die Gelehrten sagen natürlich, unter den 12 sind Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali und sein Sohn Al-Hassan. Diese 5 schon mal. Und der Jumhur, das heißt die meisten Gelehrten sagen auch, dass Omar ibn Abdul Aziz einer von denen war. Und die anderen kommen noch. Aber einer von ihnen wird auf jeden Fall Mahdi sein. Einer von denen ist auf jeden Fall Mahdi. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte nicht genau, wann die Welt zu einem Ende kommt, beziehungsweise wann der Tag des Gerichts eintrifft. Was viele Menschen oder Normalbürger kennen und verbreiten und erwähnen in diesen Geschichten, keine Ahnung, woher die das haben, wie von 1001 Nacht, wenn man sich, ja, sowas, Sheikh Nazim-Style, wenn man sich hinsetzt und erzählt einfach von seinem Kopf, und diese Geschichten sind viel verbreitet und diese Geschichte ist auch viel verbreitet, aber Alhamdulillah, bei uns, ich habe das erste Mal gehört. Auf jeden Fall, was verbreitet ist, ist, dass gesagt wird, dass der Prophet gesagt haben soll, dass er nicht mehr als 1000 Jahre in der Erde verweilen wird. Und dann wird auf jeden Fall der Tag des Gerichts eintreffen. Also bevor die 1000 Jahre verstreichen, indem er in der Erde ist, kommt Tag des Gerichts. Ja? Das ist richtig oder falsch? Das ist falsch. Das ist falsch. Dieser Hadith hat keine Basis, wenn ihr das hört deswegen, hat keine Basis und ist in keinem vertrauensvollen oder bekannten Hadith-Buch zu finden. In keinem. Außerdem gibt es keinen einzigen Hadith, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam genau sagte, wann der Tag des Gerichts ist. Oder irgendeine Rechnung oder irgendwelche Zahlen. Es gibt das nicht. Gar nichts. Gar nichts. Nur was er erwähnte, sind die Zeichen, die auf den Tag des Gerichts hindeuten, auf seine Nähe. Die kleinen und die großen. Über die wir natürlich, deswegen gehen wir dieses Buch durch, über die wir, bi'idhnillah, sprechen werden. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam erzählte über Dinge, die in der Zukunft aufkommen werden. Hudhayfa radiallahu anhu sagte, der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam stieg einmal vor uns auf. Er erwähnte alles, was passieren wird, von dem Zeitpunkt, wo er dort stand, bis zur Stunde. Subhanallah, überlegt euch mal. Der stieg einmal auf und erzählte so lange alles, was passieren wird. Von da, wo er stand, bis Qiyamah. Manche, sagt Hudhayfa, manche lernten es auswendig, während andere es vergaßen. Und manches sagt Hudhayfa, und manches wird von dem passieren, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte. Damit meinte er nicht, manches wird passieren, manches nicht, sondern er meinte, manches wird passieren, was ich erleben werde. Ja? Er sagt, und manches wird von dem passieren, was der Prophet sagte. Und ich werde mich dann daran erinnern, wie wenn ein Mann sich an das Gesicht eines anderen erinnert, der für eine Weile abwesend war. Dann, wenn er das Gesicht wieder sieht, erinnert er sich wieder. Das heißt, ich werde, wenn die Sachen auftreten, vielleicht werde ich das vergessen, sagt er, aber wenn das passiert, dann werde ich mich daran erinnern. Ah, guck mal, das hat der Prophet gesagt. Abu Sa'id radiallahu anhu sagte, eines Tages, nachdem der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam uns im Asr-Gebet leitete, stand er auf und sprach zu uns, bis zum Sonnenuntergang. Er sprach von allem, was erscheinen wird, bis zum Tage des Gerichts. Manche merkten sich seine Worte, während andere sie vergaßen. Unter den Dingen, die er sagte, war, O ihr Menschen, wahrlich, diese Welt ist grün und süß. Damit will er sagen, sie ist verlockend. Und wahrlich, Allah subhanahu wa ta'ala hat hier für euch nachfolgende Generationen wohnen lassen. Und er subhanahu wa ta'ala sieht, wie er handelt. So nehmt euch in Acht vor dieser Welt und nehmt euch in Acht vor den Frauen. Später sagte er, wahrlich, die Zeit ist nahe, wo die Sonne untergeht. Damit meinte er diesen Tag. Das heißt, er hat geredet und die Sonne kommt langsam, wo sie untergeht. Das heißt, Maghrib kommt, ja? Aksham. Er sagt, wahrlich, die Zeit ist nahe, wo die Sonne untergeht. Was von dieser Welt übrig bleibt, im Vergleich zu dem, was schon vergangen ist, das heißt, was wir jetzt noch bis zum Tag des Gerichts haben, das heißt, was von dieser Welt übrig ist, er sagt, was von dieser Welt übrig bleibt, im Vergleich zu dem, was schon vergangen ist, ist wie dieser Tag von euch, der heutige Tag, meint er, ist wie dieser Tag von euch im Vergleich zu dem, was schon vorbei ist. Das heißt, gleich ist ja schon Maghrib da und es ist nicht mehr viel Zeit. Das heißt, er hat gesagt, das, was heute schon am Tag vorbeigegangen ist, das ist wie jetzt die Zeit, die von der Welt vorbeigegangen ist. Und wir haben nur noch dieses bisschen Zeit. Deswegen, jeder von uns, ich, Erster und danach die anderen müssen uns fragen, wie wir unsere, nicht Minuten, Stunden, wie wir unsere Sekunden verbringen. Wie wir unsere Sekunden verbringen. Obwohl dieser Hadith einen Überlieferer hat, der merkwürdige und Munkar-Hadith hat, dennoch wird dieser Hadith von anderen unterstützt, wo die Wortwahl ähnlich lautet. Fakt ist, nur Allah weiß, wann diese Welt genau untergehen wird. Es gibt auch keine Basis für die Geschichten der Israelis, der Kinder Israels, dass sie wissen, wann die Welt untergeht. Oder von Harun Yahya, dass er eine Chiffrenummer aus dem Koran gefunden hat. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das nicht gefunden, aber er hat das gefunden. Er weiß Datum, mit Uhrzeit, mit keine Ahnung was, wann die Welt untergehen wird. Und viele solche Leute wissen das. Aber nur der Prophet wusste das nicht. Nein, all diese Sachen gibt es nicht. Und auch bei den Ahlul Kitab, das heißt bei den Christen und Juden, auch wenn sie sowas von sich behaupten, ihr müsst eine Regel im Kopf haben, keiner weiß den genauen Zeitpunkt. Außer Allah natürlich. Wenn ihr auf Hadithe stoßt, wo genaue Zahlen, oder zum Beispiel, wo genaue Zahlen erwähnt werden, oder zum Beispiel dieser Hadith, die Welt ist eine Woche wie von der Woche in Akhira, im Jenseits. Gibt es einen Hadith, der sagt, diese Welt ist wie eine Woche, aber wie eine Woche in Akhira. Wir wissen, dass die Tage in Akhira länger sind. Und jetzt gibt es viele, die dann rumgerechnet haben und so weiter. Aber dieser Hadith ist daif und hat auch keine Basis. Das heißt, wenn ihr auf sowas stoßt, eine Regel ist, ihr wisst, das ist daif. Dafür müsst ihr jetzt kein, das ist schwach. Dafür müsst ihr kein Gelehrter sein, kein Muhaddis-Gelehrter. Ihr wisst, wenn solche Sachen, irgendwas mit Tag des Gerichts ist dann und dann und dann, dann wisst ihr, okay, daif. Schwach. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in vielen Stellen im Koran, dass nur Allah genau weiß, wann dieser Tag eintreffen wird. Allah sagt in Surah Al-Araf, in Surah 7, Vers 187, Sie befragen dich, damit meinte den Gesandten Mohammed, sallallahu alaihi wasallam. Sie befragen dich nach der Stunde, wann sie wohl eintreten werde. Sprich, das Wissen darum ist bei meinem Herrn. Keiner als er kann sie zu ihrer Zeit bekannt geben. Schwer lastet sie in den Himmeln und auf der Erde. Sie soll über euch nur plötzlich hereinbrechen. Ja? Sie befragen dich, als ob du von ihr genaue Kenntnis besäßest. Sprich, das Wissen darum ist bei meinem Herrn. Doch die meisten Menschen wissen es nicht. Und was Allah sagt hier, was er hier sagt, ist, dass sie über uns hereinbrechen wird. Plötzlich. Und genau so wird auch der Tod zu den Menschen kommen. Plötzlich. Plötzlich. Der Tod wartet nicht. Oder du kannst nicht sagen, ich denke heute um 10 Uhr, heute um 11 Uhr. Sogar wenn du wüsstest, elektrischer Stuhl, 12 Uhr hast du Termin mit elektrischem Stuhl. Wenn die das anmachen, kommt das plötzlich. Sogar wenn die das anmachen, angekündigt, wird das plötzlich kommen. Deswegen soll jeder, an erster Stelle ich und wir alle anderen, uns darauf vorbereiten. Es gibt noch viele andere Stellen, wo Allah subhanahu wa ta'ala ganz klar sagt, dass nur er das weiß. Zum Beispiel in Surah 54, Vers 1 oder 79, 42 bis 46. Auf jeden Fall, was Fakt ist, die Stunde ist nah. Die Stunde ist sehr nah. Das ist eine Tatsache. Allah sagt im Koran, den Menschen ist die Zeit ihrer Abrechnung nahe gerückt. Allah sagt das. Allah sagt das. Allah sagt, den Menschen ist die Zeit ihrer Abrechnung nahe gerückt. Und doch wenden sie sich in Achtlosigkeit ab. Er sagt trotzdem, die wissen, dass es nah, trotzdem, die machen nichts. Egal. Sorglos. Wie wir. Wir wissen, wir mit der Überzeugung, mit Bart, mit Kamis, mit dies, mit das, mit allem drum und dran. Wir wissen, wenn ich mich hinsetze und nichts mache für Islam und eine Sekunde vergeude, ich werde bei Allah abrechnen. Trotzdem sitzen wir. Und obwohl wir das jetzt hier sagen, was werden wir tun? Allah weiß es am besten, aber wir werden trotzdem sorglos weitersitzen. Deswegen lasst uns nicht mehr sorglos weitersitzen. Wir haben genug Zeit verbracht mit sorglos herumsitzen. Allah sagt in Surah 42, Vers 18, diejenigen, die nicht an sie glauben, das heißt an die Stunde, an den Tag des Gerichts, wünschen sie zu beschleunigen. Die aber, die an sie glauben, haben Furcht vor ihr und wissen, dass es die Wahrheit ist. Wahrlich, diejenigen, die an der Stunde zweifeln, sind weit in die Irre gegangen. In einem anderen Vers, Surah 16, Vers 1, der Befehl Allahs kommt. So sucht ihn nicht zu beschleunigen. Gepriesen ist er und erhaben über all das, was sie anbeten. Am Tag des Gerichts wird man mit denen sein, die man liebt. Ein Beduine fragte einmal den Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam, über die Stunde. Er sagte, wahrlich, sie wird passieren. Oder, wahrlich, sie wird kommen. Das heißt, das wird auf jeden Fall passieren. Er sagte, wahrlich, das wird passieren. Und er sagte zu ihm, und was hast du dafür vorbereitet für die Stunde? Er sagte zu dem Beduinen, und was hast du dafür vorbereitet? Der Gesandte fragte ihn, sallallahu alaihi wasallam. Der Mann sagte, bei Allah, o Gesandter Allahs, ich habe nicht viel in Bezug auf Gebet oder Taten. Damit meinte er nicht, ich habe mal die Gebete ausgelassen. Damit meinte er, ich habe nicht viel Freiwilliges an Gebet. Wo ist unser regelmäßiges Gebet? Regelmäßig in der Masjid. Wo ist das? Er meinte freiwillige Sachen. Qiyamul Layl und. Auf jeden Fall, der Mann sagte bei Allah, o Gesandter Allahs, ich habe nicht viel in Bezug auf Gebet oder Taten vorbereitet. Aber ich liebe wahrlich Allah und seinen Gesandten. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, du wirst mit denen sein, die du geliebt hast. Die Muslime wurden niemals über einen Hadith so glücklich wie über diesen. Es gab keinen anderen Hadith, wo sie so glücklich waren wie über diesen. Warum, ist die Frage. Weil sie den Propheten sallallahu alaihi wasallam lieben. Können wir genauso glücklich sein wie diese Leute? Lieben wir den Propheten so, wie sie den geliebt haben? Lieben wir den Propheten? Worin kann man das sehen, ob man einen Menschen liebt oder nicht? die wissen, wo Cristiano Ronaldo geboren ist. Die wissen, wo er herkommt. Die wissen, in welcher Jugend er gespielt hat. Die wissen, was für Schuhe er trägt. Die wissen, was für Freundin er hat. Die wissen, was für Autos er gefahren hat. Alles Mögliche wissen über den. Sag zu ihm, drei Namen von den Sahaba. Drei Namen. Ich weiß nicht. Was ist ein Sahabi? Wie kannst du den Propheten lieben? Siehst du aus wie Cristiano Ronaldo? Oder siehst du aus wie der Prophet? Betest du wie der Prophet oder betest du wie dein Vater? Du liebst den Prophet? Bukhari ist der Prophet. Bukhari ist der Prophet. Mach auf. In Türkei haben die mal gefragt, wer ist der erste Prophet und wer ist der letzte Prophet? Die Antwort konnten fast 10 Leute nicht sagen. Ja, subhanallah. Manche denken noch, ich habe das erlebt. Mit Leuten, die sich richtig als Muslime bezeichnen, sogar die sich als Salafis bezeichnen. Wenn du sagst, weißt du, wer Ali ibn Abi Talib war? Prophet oder... Die wissen diese Unterschiede gar nicht. Du willst den Propheten lieben? Bukhari ist der Prophet. Was meine ich damit? Damit meine ich, Bukhari, das sind die Aussagen des Propheten. Muslim, das ist der Prophet. Mach auf. Lies, was er gesagt hat. Wenn du ihn liebst, wie viele Hadith kannst du? Ich, ihr, alle. Wie viel können wir auswendig vom Prophet? Und das wird zählen am Tag des Gerichts. Nicht, wie viele Tore hast du geschossen im türkischen SC. Seid ihr aufgestiegen, seid ihr nicht aufgestiegen? Wie viel Hadith und wie viel Ayat und wie viel hast du davon umgesetzt und wie viele Leute hast du zu dieser Sache gerufen und wie viel Mühe hast du dir dafür gegeben? Wie viel hast du hier gelitten für diese Sache? Frag dich selbst. Der Tag hat 24 Stunden. Ich mich immer an erster Stelle. Ich bin nicht hier, um euch zu kritisieren. Ich bin hier an erster Stelle, damit ich meinen Iman aufpushe. Ihr seid mir nicht egal. Aber keiner von euch wird mir am Tag des Gerichts helfen. Keiner. Das bedeutet, der Tag hat 24 Stunden. Jeder muss sich fragen, wie viel von diesen Stunden waren für Allah und wie viel von diesen Stunden war für XY irgendwas. Deswegen die Frage, können wir auch so glücklich über diesen Hadith sein wie dieser Beduine? Allahu alam, ich glaube nicht. Jeder, der stirbt, das ist seine Stunde. Jeder, der stirbt, das ist seine Stunde. In manchen Überlieferungen wird überliefert, dass als der Prophet sallallahu alaihi wasallam über die Stunde gefragt wurde, da hat er sich zu einem kleinen Jungen gedreht und sagte, er wird nicht ein hohes zu dem kleinen, also zu den Leuten auf den kleinen Jungen hindeutend. Ja, er hat auf den kleinen Jungen gezeigt und hat zu den Leuten gesagt, er wird nicht ein hohes Alter erreichen, bis die Stunde von euch allen zu euch kommt. Damit ist nicht gemeint, wie manche Islamfeinde, dass sie gesagt haben, ah, guck mal, der Junge ist groß geworden und Tag des Gerichts ist immer noch nicht passiert. Euer Prophet hat gelogen. Nein, dieser Hadith hat ein Verständnis. Damit ist gemeint, ihre Generation wird ausgelöscht sein und dann werden sie eintreten in die Welt des Jenseits. Ja, wenn du stirbst, trittst du ein in die Welt des Jenseits. Jeder, der stirbt, jeder, deine Mutter, dein Vater, deine Kinder, egal wer, jeder wird da reingehen, in diese andere Welt. Jeder wird da reingehen. Egal wie viel Geld du hast, egal was du dir kaufen kannst, sogar wenn du die ganze Welt kaufen könntest und du würdest sagen, bitte Allah, ich kaufe mit der ganzen Welt mein Kind frei. Ich kaufe mit der ganzen Welt meine Mutter frei. Gibt's nicht. Jeder wird da reingehen. Und damit ist gemeint, die Generation von denen wird ausgelöscht sein und dann werden sie eintreten in die Welt des Jenseits. Jeder, der stirbt, ist in dieser Welt. Manche Leute sagen auch, jeder, der stirbt, so hat ihn der Tag des Gerichts erreicht. Was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, seine Abrechnung beginnt. Im Grab weiß er schon, weißt du schon Bescheid. Hölle oder Paradies? Im Grab weißt du es schon. Deswegen die Ungläubigen, die für ewig im Höllenfeuer sein werden, für die ist dieses Leben jetzt ihr Paradies. Das ist das Beste, was sie jetzt haben. Danach wird es nur schlimmer und schlimmer. Grab wird schlimmer als hier. Und gar nichts zu vergleichen. Und Hölle wird schlimmer als Grab für diese Leute. Aber für diejenigen, für die Gläubigen, ich sage nicht für uns Muslime, für uns alle hier. Ich sage für die Gläubigen, Gläubigen. Und Allah subhanahu wa ta'ala, ihr wollt wissen, wer die Gläubigen sind? Surah Mu'minun, die Gläubigen. Kannst du lesen sofort. Die ersten 10 Ayat spricht über die Gläubigen. Fi salatihim khashi'un, die in ihren Gebeten Khushu haben, Demut haben. Allah sagt das, nicht ich. Passt dir nicht? Pech gehabt. Allah sagt das. Ganz einfach. Und für die Gläubigen ist das hier das Schlimmste. Das ist deren Hölle. Das ist unsere Hölle. Wenn wir die Gläubigen sind, Alhamdulillah, kein Problem. Danach Grab, super. Und dann Paradies, nicht zu beschreiben. Aber was die große Stunde angeht, so weiß der genaue, kennt den genauen Zeitpunkt nur Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surah Luqman, in Vers 34, wahrlich, bei Allah, allein ist die Kenntnis der Stunde. Wahrlich, bei Allah allein ist die Kenntnis der Stunde. Er sendet den Regen nieder und er weiß, was in den Mutterschößen ist. Und niemand weiß, was er sich morgen zufügen wird. Und niemand weiß, in welchem Lande er sterben wird. Wahrlich, Allah ist allwissend, allkundig. Das ist das, was ich zu sagen hatte. Und nächstes Mal sprechen wir über die allgemeinen Fitan, über die allgemeinen Sachen, die passieren unter den Muslimen oder auf der Welt. Und wir werden zu den anderen Themen kommen. Wenn es Fragen gibt, so könnt ihr ihn schon mal fragen, wenn wir das beantworten können.